es in allen deutschen Gauen. Du bist ein Mann von Verrat, ein Freiheitskämpfer, Mann der Tat. Seid ihr okay vorbestimmt, dass irgendwann die Wahrheit gewinnt? Blut vor der Blut, kein Vergeben, kein Vergessen. Blut vor der Blut, wir wählen euch an euren Taten. Blut vor der Blut, Patronen voll zu Boden. Blut vor der Blut, euch soll der Teufel holen. Blut vor der Blut, Stimme hat, haben die Wände Ohren, mich kostet es an, ich habe satt. Wo der Staat das Morden in Kauf nimmt, hat der Bürger die Freiheit verloren und das Fremde uns bestimmt. Nationale Kämpfer handeln verborgen im Schatten für all das wir lieben, für das was wir hatten. Ein Aktivist, ein Protagonist, ein wahrer Aufrichter, nationaler Sozialist. Blut vor der Blut, kein Vergeben, kein Vergessen. Blut vor der Blut, wir wählen euch an euren Taten. Blut vor der Blut, Patronen voll zu Boden. Blut vor der Blut, euch soll der Teufel holen. Blut vor der Blut. Loyalität, ein Aktivist, ein Protagonist, ein Nationalist.